Auch die kleinen bösen Dinge trennen uns von unserem Gott. Oft macht seine kleine Sünde uns ganz große, große Not. Oft macht seine kleine Sünde uns ganz große, große Not. Ich denk nur noch an den Apfel, den ich mal vom Markt mitnahm. Als die Apfelfrau nicht guckte, als ganz leis vorbei ich kam. Als die Apfelfrau nicht guckte, als ganz leis vorbei ich kam. Doch ich hatte keine Ruhe, bis zurück ich wieder ging und den Apfel ihr bezahlte. Oh, war das ein schlimmes Ding. Und den Apfel ihr bezahlte. Oh, war das ein schlimmes Ding. Aber dann zog neue Freude plötzlich in mein Herz hinein. Weil ich tat, was Jesus wollte, konnte ich wieder fröhlich sein. Weil ich tat, was Jesus wollte, konnte ich wieder fröhlich sein. Jesus will dir gern vergeben, doch bekennen, das musst du. Und dann kannst du weitergehen, ohne einen Stein im Schuh. Und dann kannst du weitergehen, ohne einen Stein im Schuh.